Du redest, als gehörtest du nicht zu uns. Du kennst nur Phantasien, aber es gibt noch andere Welten, zum Beispiel die der Menschenkinder. Und es gibt Wesen, die haben keine eigene Welt. Dafür können sie in vielen Welten ein- und ausgehen. Zu denen gehöre ich. In der Menschenwelt erscheine ich als Mensch, aber ich bin keiner. Und in Phantasien nehme ich phantasische Gestalt an, aber ich bin keiner von euch. Atreo schaute den sterbenden Werwolf mit großen dunklen Augen an. »Du warst in der Welt der Menschenkinder?« »Ich bin oft hin und her gegangen zwischen ihrer Welt und der euren.« »Gmorg, kannst du mir den Weg in die Welt der Menschenkinder verraten?« In Gmorgs Augen blitzte ein grünes Fünkchen auf. Es war, als ob er innerlich lachte. »Für dich und deinesgleichen ist der Weg hinüber sehr einfach. Die Sache hat nur einen Haken. Ihr könnt nie wieder zurück. Ihr müsst für immer dort bleiben. Willst du das?« »Was muss ich tun?« »Das, was alle anderen hier schon vor dir getan haben, Söhnchen. Du musst nur in das Nichts springen. Aber das hat keine Eile, denn du wirst es früher oder später sowieso tun, wenn die letzten Teile Phantasiens verschwinden. Du musst keine Angst haben. Es tut nicht weh.«